herzlich willkommen zum Uncast Episode 507 Big Age. Die Themen heute, ja, eigentlich kurz zusammengefasst, Your Way. Your Way, Your Way, Your Way. Weil das die einzige wirklich, finde ich, phänomenale Nachrichten sind momentan in dieser Woche. Ja, ich könnte euch natürlich jetzt auch stattdessen sagen, was alles abgesagt wurde an Veranstaltungen, an Veröffentlichungen. Da wäre ich bestimmt auch eine Stunde mit beschäftigt, aber ich finde, es ist nicht ganz so interessant. Huawei hat nämlich sein neues P40 herausgebracht, beziehungsweise eben angekündigt. Gelauncht, wie man das so schön sagt, ja, und ja, es ist wirklich, sagen wir mal, die Erwartungen leicht übertreffend auch, ja, es gibt neue Features mit EMUI, mit der neuen Version von EMUI, die zusammen mit dem P40 eben auch auf den Markt kommen und aber auch für andere Huawei und Honor-Geräte aller Wahrscheinlichkeit nach kommen werden und deswegen lohnt es sich da natürlich hier genauer zu gucken. Also zunächst einmal gibt es das P40, ich gucke hier gerade mal, wo ich hier am besten so eine Tabelle habe, wo ich alle drauf habe. Das Huawei P40 gibt es nämlich in verschiedenen Versionen, ja. Es gibt einmal das P40, das P40 Pro und das P40 Plus Pro, ja. Oder nein, Pro Plus, so genau. Die technischen Daten sind entsprechend ja, gut. Die, ich gucke gerade mal, ob ich noch was Besseres finde. Also zunächst mal, die großen Unterschiede sind natürlich auch in der Kamera, ja, hier zu sehen. Es gibt beim kleinsten Modell eine Triple-Kamera, eine Quad-Kamera beim mittleren Modell und eben eine Penta-Kamera bei dem Pro Plus Modell. Also man hat hier einiges, ja, getan, würde ich mal sagen, um hier das Ganze technisch ganz weit nach vorne zu bringen. Was mir nicht gut gefällt, ist der Preis. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Zunächst mal allgemein die Geräte. Das P40 hat ein 6,1 Zoll Display. Kirin 990 5G Prozessor. Richtig 5G. 8 GB RAM, 128 GB UFS 3.0 Storage, dann erweiterbar mit einer Nano Memory Card, die Triple Kamera, wie gesagt, mit 50 Megapixel, 16 Megapixel Ultra Weitwinkel Objektiv und einer 8 Megapixel, ich glaube, das ist das Zoom Objektiv, 8 Megapixel. Front-Facing-Kamera gibt es eine 32 Megapixel mit IR-Tiefensensor. Ja, das heißt, es wird hier auch gemessen, wie weit ist das Objekt weg, beziehungsweise wie sind die Konturen von dem Objekt. Kein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, das geht über den Dongle. Ein Fingerprint-Sensor unter dem Display, das gilt übrigens für alle P40-Modelle, ein Fingerprint-Sensor unter dem Display, der ja in der Vergangenheit immer, ja, sagen wir mal, kritisiert wurde, hier offenbar jetzt etwas besser gelungen. 3800 mAh Akku und 22,5 Watt Supercharge. Kein Wireless-Charging, das ist wichtig im Vergleich zu den P40 Pro und Pro Plus-Modellen. Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 fähig, auch das ist sehr interessant, wenn man also schon einen neuen Router hat, kann man hier die volle Geschwindigkeit ausnutzen, sehr schön. Ein Hybrid-SIM-Tray, da kann man also entscheiden, dann eben Dual-SIM oder eben Single-SIM mit Speicherkarte. Ja. Und die Farben Ice White, Schwarz, Deep Sea Blue, Silver Frost und Plush Gold. Starten tut das Gerät dann bei 799 Euro. Wie gesagt, das P40 normal. Das P40 Pro, das wird wie das Vorgängermodell mit EMUI 10.1 ausgeliefert, basierend auf Android 10 noch, mit einem 6,58 Zoll Display, Quad Curved Overflow OLED Screen, ja, mit 2640 x 1200 Bildpunkte Auflösung. Das heißt, einmal ist es etwas größer, ja, gleichzeitig hat es eine höhere Auflösung, auch bei den PPI, nämlich 441 Pixel pro Zoll. Mit 90 Hertz Bildwiederholfrequenz ist es so, ja, heutzutage eigentlich dann schon okay, ja. Punch-Hole-Display, 990 Kirin-Prozessor auch hier mit einem 5G-fähig, aber hier kommt noch ein Cooling Chamber zum Einsatz, also ein Kühlsystem, ja. Das Ganze nennt sich Vapor Chamber Cooling with Graphene Support. Ja, also könnte man das übersetzen, vielleicht mit Pseudo-Flüssigkeitskühlung mit Graphit. Ja, also, naja, egal. fast wie beim Kernkraftwerk, ja, Graphiten so, ja. Die RAM-Größen von 8 bis 12 GB Speicher, der Storage, geht es auch los bei 128 und geht bis 512 GB UFS 3.0 Speicher, auch hier eine NATO Memory Card einzubauen. Bei dem P40 Pro, da gibt es auch nochmal Unterscheidungen zwischen P40 Pro und P40 Pro Plus. Das P40 Pro hat eben eine 50 Megapixel plus eine 40 Megapixel Ultra Weitwinkelkamera, 12 Megapixel Telefotokamera mit dreifach optischem Zoom und eine Time-of-Flight-Kamera. Das P40 Pro hat hingegen eine 50 Megapixel Kamera, eine 8 Megapixel Kamera für das Telefoto-Zoom, aber auch eine 8 Megapixel Kamera für Telefoto-Zoom. Wahnsinn. Die haben schon vom Detail her natürlich Unterschiede. Ja, f4,0 240 mm und die 8 Megapixel f2,0 80 mm. Von daher macht es Sinn, zwei verschiedene Telefoto-Linsen drin zu haben. Und eine Time-of-Flight Kamera, ja. Sagt ihr, Moment mal, da fehlen doch welche. Ja, die sind natürlich zusätzlich, ja, zu der Ultra-Weitwinkelkamera, ja, mit drin und der Time-of-Flight-Kamera. Ich denke, da haben auch die Kollegen hier, ja, das ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ja, also hier ist dann quasi die 50-Megapixel-Kamera vorhanden, die 40-Megapixel-Kamera mit Ultraweitwinkelobjektiv, die 12-Megapixel-Telefotokamera, ja, plus dann eben noch die anderen Kameras, die eben hier drin sind. Also insgesamt sind es 6 Kameras. Ja. Nein, Quatsch, 5 Kameras, so natürlich 5 Kameras, ja, Penta, ne, 5. Ist schon so ein Array, ne, an Kameras hinten, gar nicht so schlecht. IP-Rating ist auch besser, IP68 als bei dem kleineren Modell, 4200 mAh Akku, ich glaube, das ist auch nicht schlecht, weil da auch ja größeres Display und so weiter, ja, größere Leistung, von daher auf jeden Fall auch gerechtfertigt, der größere Akku, 40 Watt Supercharge ist möglich und diese beiden Modelle haben jeweils ein Wireless Charging, das P40 Pro mit 27 Watt Wireless Charging und das P40 Pro Plus mit 40 Watt Wireless Charging. Das ist wirklich technisch gesehen eine Meisterleistung, ja, und gar nicht so einfach. Da brutzelt aber auch was weg, ne? Also Wahnsinn. Ja, ansonsten ist es soweit von den technischen Daten, also NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 gleich. Es ist auch natürlich etwas schwerer. aber hier gibt es auch Farben, Ice White Black, Deep Sea Blue, Silver, Frost, Blush Gold und zusätzlich gibt es das P40 Pro Plus in Schwarz und in Weiß Keramik Finish. Und die Preise, jetzt kommen wir zu dem richtigen Knackpunkt, ja. Das P40 Pro mit 8 GB RAM, 256 GB Speicher kostet 999 Euro und das P40 Pro Plus mit der großen Ausstattung kommt auf 1.399 Euro. Und da sind wir natürlich in genau den Bereichen, in denen ich Huawei nicht sehen wollte. Ja, bisher war das wirklich auch ein Markenzeichen, beste Leistung für noch besseren Preis. Jetzt haben die sich ziemlich nah gepirscht an das Samsung von den Preisen her. Und auch wenn es dann besser ist, letztendlich, was ich gleich nochmal ausführen werde, muss man dann doch sagen, hinsichtlich des Bekanntheitsgrades und der momentanen Situation und Diskussion kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Es sind natürlich wahrscheinlich, wirtschaftliche Abwägungen, aber sich jetzt Hoffnung zu machen, dass man da wirtschaftlich besser was rausholt, wenn man das teurer macht, das halte ich für absurd. Die Leute werden das zu diesem Preis nicht akzeptieren. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, außer ein paar wenige. Und von da halte ich den Preis für absolut, ich weiß auch nicht, verrückt. Ja, verrückt. Das Samsung Galaxy S20 Ultra beginnt bei 1.379. Das P40 Pro Plus kostet 1.399. Also, was soll ich denn dazu noch sagen? Von der Ausstattung her, gucken wir mal genau. Also das Samsung Galaxy S20 Ultra hat ein größeres Display auf jeden Fall. Und auch die höhere Auflösung. Der Samsung Exynos Prozessor 990 ist ein Trauerspiel von der Leistung her. Also, nee, geht nicht. Die Version mit Snapdragon 865 ist da schon deutlich besser aufgestellt. Aber beim Huawei P40 Pro steht dem ein Huawei High Silicon Kirin 990 Prozessor mit sehr guter Leistung zur Verfügung. Das ist schon mal okay. 12 GB RAM Ausstattung mit 128 GB Speicher für die kleinste Version beim S20. Die größte Version hat 12 GB RAM und 512 GB. Beim Huawei P40 Pro Plus sind 8 GB RAM. Keine 12 GB Version erhältlich mit 512 GB Speicher. Da gibt es auch keine kleinere Version. Von daher könnte man argumentieren, okay, man kriegt ja auch die 512 GB Version zu dem Preis fast, was eben mit 128 GB das Samsung Galaxy S20 Ultra kostet. Ich glaube, die 512 GB Version kostet hier bei dem Samsung 1549, wenn ich das noch richtig weiß. Also ist man dann ein bisschen drüber. Aber dafür 12 GB Hauptspeicher. Und das ist mir wirklich unverständlich, warum hier Huawei gegeizt hat bei diesem Preis mit dem Speicher. Kann ich nicht nachvollziehen. Und da muss ich sagen, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich hier Kritik mal anbringen muss. Wenn Huawei diesen Kurs weiter so fortsetzt, dann werden sie so zum Samsung 2.0. Und dann fallen die auch irgendwann wieder aus dem Raster von vielen Leuten raus, weil es ist super schön, wenn die Geräte so viel können, aber die Leistung muss eben auch bezahlbar sein und man darf in dieser Technikzeit durchaus erwarten, dass die Preise sehr günstig sind und trotzdem perfekte Leistung haben. Und das unterscheidet eben ein Telefon mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem guten Telefon. Ja, und das ist nämlich für viele Leute auch massiv. wollen wir nicht vergessen, dass es immer noch auch eine Überlegung gibt, wenn jemand so viel Geld wie für ein iPhone ausgeben muss, ja, dass dann auch das iPhone mit in Betracht gezogen wird bei vielen Menschen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der richtige Weg ist. Das sage ich ja schon seit über einem Jahr jetzt oder fast schon 2 Jahre, dass ich diese Entwicklung absolut nicht gutheißen kann. Und das wird viele Firmen eben auch das Rückgrat brechen auf lange Zeit gesehen. Apothekenpreisen, das geht so nicht. Ja. Weiter, die Wi-Fi-Ausstattung und so weiter, vergessen wir mal. Die Kameras sind bei den Samsung auch ganz gut. Ich bin zwar fest davon überzeugt, dass bei DxO Mark das Huawei P40 deutlich vor dem Galaxy S20 Ultra sich positionieren wird. Trotzdem sind die Unterschiede da meiner Meinung nach nicht so groß, dass man da jetzt nur wegen der Kameras sagt, okay, das P40 Pro Plus auf jeden Fall. Ne? Der Akku ist übrigens auch größer beim Samsung. Wie sich das dann letztendlich auch auswirkt, das kann ich nicht genau sagen. Wenn es immer noch so ist wie vor 2-3 Jahren, da würde das Samsung deutlich mehr Strom verbrauchen, aber das kann man hier jetzt ohne Test direkt gegeneinander nicht sagen. Fast Charging 45 Watt statt 40 Watt beim Huawei P40 Pro Plus. Das Wireless Charging ist dann natürlich deutlich schlechter beim Samsung 15 Watt. Im Gegensatz zu 40 Watt. Ja, also gut. Ich bin wirklich hier ein bisschen zweigeteilt. Ich kann jetzt hier gar nicht sehen. 5G haben sie beide, genau. Hybrid-Dual-SIM-Slot auch beide. Reverse-Wireless-Charging gibt es auch bei beiden. Bloß hier ist das Samsung Galaxy bei 9 Watt und das P40 Pro Plus bei 27 Watt. Letztendlich muss ich aber ehrlich sagen, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, das Samsung ist schlechter als das P40 Pro. Ja, angesichts des größeren Displays, mehr Hauptspeicher. Also ich weiß nicht genau, ja, was ich da sagen soll dazu. Überlegt es euch selbst. Der Preis geht jedenfalls gar nicht, das 1399, und das ist natürlich auch schon etwas enttäuschend. Oder nicht nur etwas enttäuschend, sondern es ist sehr enttäuschend für mich. Dann bringt es auch nichts, wenn dann eben hier das jetzt so schön präsentiert wurde, ja, mit allem Möglichen. Letztendlich sprechen die Daten für sich und die Preise für sich. Und das war ja immer das, was das Huawei eben ausgemacht hat. Die Preise deutlich besser, bei deutlich besserer Leistung. Jetzt haben wir hier etwas mit leicht schlechterer Leistung und beinahe gleicher Preis, sogar etwas höher, wenn man so will, ja. Und das geht einfach gar nicht. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Tja, ich hoffe, dass Huawei diesen Weg nicht fortsetzen wird, denn sonst hat sich das erledigt. Ja. Allerdings die neuen EMUI-Versionen, ich meine, ein Glück, dass Huawei auch noch die Marke Honor hat. Da erwarte ich dann sehr viel von Honor in der Zukunft mit dem Honor View 40, das dann irgendwann rauskommen wird, ja. Es wird aber natürlich noch sehr lange dauern. Es ist ja gerade erstmal das View 30 rausgekommen. Aber da erwarte ich dann einiges. Hier bei der EMUI 10.1 hat dann ihm wieder Huawei doch überzeugt. Der Celia AI Voice Assistant ist die Konkurrenz zu dem Google Voice Assistant und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Auch wieder ein natürlich eine AI sozusagen, ne, der, wo man dann eben verschiedene Sachen mitmachen kann. Smart Home, Geräte steuern, Alarme und das alles, was ihr ja kennt von Amazon Echo und dem Google Assistant. Alles immer Identisch nur, dass es eben jetzt von Huawei ist und das ist ja auch wichtig, weil auf den neuen Huawei-Geräten und den neuen Honor-Geräten gibt es keine Google Mobile Services mehr und die wurden ersetzt durch HMS, also Huawei Mobile Services und das hier ist der Anfang. Ein Riesending, Huawei Me Time und das hat wirklich das große Potenzial dazu, das FaceTime von Android zu werden. Ja. Google Duo, Konkurrenz-App sozusagen, ja, aber genau richtig gemacht, dass es eben nicht nur Google Duo wiedergibt, sozusagen, ja, also die Huawei Google Duo App, sondern es ist mehr auf Richtung FaceTime abgezielt, was eben auch das suggeriertes Me-Time. Ja. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Möglicherweise, das deutet jedenfalls darauf hin, kann man das sowieso herunterladen, auch für die älteren Geräte, sogar für Geräte, die nicht von Huawei sind. Und das wäre natürlich eine schöne Sache und ist auch natürlich erforderlich. Klar, wenn man nur unter Huawei-Nutzern das nutzen kann, wäre natürlich nicht optimal. Das freizugeben für alle ist natürlich die bessere Variante. 1080p Videocalls, Lowlight-Modus, Screensharing ist möglich. Ja. Und da haben die zum Beispiel auch wieder was der Konkurrenz voraus. Screensharing ist sehr genial. Man kann die Anrufe auch auf den Huawei Vision Smart Screens fortsetzen. Ja, und auch die SoundX Smart Speaker kann man dafür Audio-Chats zum Beispiel nehmen dann. Richtig cool. Weitere Änderungen betrifft die Fotogalerie. Es gibt eine komplett überarbeitete Cross-Device-Fotogalerie. Ja, die wird die Huawei Gallery ersetzen. Ja, und obwohl ich die für ganz gut halte, die Huawei Gallery, und bei mir auch jetzt hier stark genutzt wird, hat sie natürlich einen Fehler. Man kann damit keine Bilder teilen. Also man kann keine Alben anlegen, indem man dann Leute einladen kann, so wie bei Google Fotos beispielsweise. Und hier ist dann ebenfalls die Möglichkeit gebracht, dass man das dann hier machen kann. Und auch auf verschiedenen Geräten, dass eben auch andere Leute, die kein Huawei-Gerät haben, diese dann nutzen können, diese App. Ja, nicht schlecht. Always-on-Display-Funktion macht natürlich nur Sinn für die OLED-Screens. Multi-Window werden verbessert. Ein sogenanntes Multi-Device-Control-Panel, wo man Smart Home Geräte direkt steuern kann. Also auch hier eine Google Home-App-Ersatz. Ein Google Home-App-Ersatz, nicht schlecht. Und dann letzte Woche habe ich ja schon gesagt, Huawei Music ist bereits aktiv. Ja, das heißt, ein Streaming-Service von Huawei in der normalen Huawei Music-App, ja, ab sofort zur Verfügung. Zusätzlich hat jetzt Huawei Video vorgestellt und Huawei News. Während bei dem Huawei Video noch nicht klar ist, wann es auch in Europa startet, ist Huawei Music bereits in Europa gestartet und Huawei News wird das sicherlich auch gleich kommen. Es sind namhafte Partner dabei. Ja? Unter anderem hat Huawei Verträge geschlossen mit Universal Music, Napster, Warner Music Group, News UK, The Times, The Sun, TalkSport, Discovery, Filmbox, E1, BBC News, Yoku, Lionsgate, Universal Paramount und Sony für Video. Ihr merkt, das sind namhafte Partner, ja. Und das sind aber auch noch nicht alle, die hier mit drin sind. Daily Motions kann ich zum Beispiel sehen, wo hier in der Liste noch nicht aufgeführt war. TVB beispielsweise und Discovery Channel. Gut, das habe ich genannt, Discovery. Ja. Also ist wirklich interessant. Auch, haltet euch fest, ZDF Select ist auch mit dabei. Also sogar ein deutscher TV-Sender hat hier mit da eine eine Partnerschaft geschlossen. Dass Sony mit dabei ist, das ist auch ein gutes Zeichen. Also hier hat Sony auch nicht davor zurückgeschreckt, weil es ja auch eine, irgendwo auch eine Art Konkurrenz ist. Ja. Richtig super. Aber ihr seht, da geht's rund. Das heißt, man kriegt jetzt bald ein komplettes Paket von Huawei. Ab dem P40 Pro wird das ganze Paket starten. Ich bin sehr gespannt auf Huawei MeTime. Und werde es auch gleich ausprobieren, sobald es verfügbar ist. Und auch der Celia AI Voice Assistant. Ich kann nur hoffen, dass die ganzen Sachen am besten gleich das ganze EMUI 10.1 auch für ältere Huawei Smartphones zur Verfügung gestellt wird. Und ja, möglicherweise dann auch mit Option, ob man das haben möchte oder nicht. Und ich möchte immer noch gerne jetzt ein Update haben, das die Google Services runterschmeißt und eben die HMS Services installiert. Mindestens aber, dass die HMS Dienste zusätzlich installiert werden. Aber wie gesagt, vielleicht, mir wäre es am liebsten, wenn ich mich da entscheiden könnte, und dann würde ich einfach das Häkchen bei HMS setzen und fertig. Okay. Moment mal, habe ich sonst noch was? P40 Launch haben wir abgegrast. Ich habe hier einiges doppelt und dreifach, weil ich nicht ganz sicher war. Und das war auch gut so, weil oftmals die Daten eben nicht ganz übersichtlich waren bei den einzelnen Artikeln. Ihr müsst so sehen, es gab ja diese Pressekonferenz, und von dort haben dann eben alle die Daten eben notiert sozusagen. Es ist mir schon klar, dass da auch ein bisschen Verwirrung herrscht, weil, also man muss schon fast sagen, so wie man es bei Huawei gewohnt ist, die Pressekonferenz war eine Katastrophe. Also ich glaube, das kann ich durchaus sagen, das war eine Katastrophe. Ich habe den Typ wieder kaum verstanden. Die Betonung ist so schlimm, als dass ich total irritiert bin. Und wenn das nicht hinten auf der Tafel stehen würde, ja, dann würde ich gar nicht mitkriegen, was der da eigentlich sagt. Ne? Also ich weiß nicht, man sollte wirklich vielleicht jemand die Präsentation machen lassen, der besser Englisch kann. Ja, also wirklich. Ich meine, ein bisschen von der Aussprache her und so. Tut mir echt mal leid. Und ich kann es auch verstehen, dass der Chef das selbst machen wollte, aber es ist irgendwie nicht cool. Ne? Es ist wirklich schlimm. Ja, das entsprechende P40 Pro Gerät werden wir ja natürlich noch in des Öfteren in den Medien dann auch sehen. Und ich meine, es sieht auch nicht schlecht aus, muss ich ganz klar sagen. Das gefällt mir optisch. Aber fragt mich jetzt nicht, ob ich das P40 oder ein Samsung nehmen würde. Ich würde vielleicht das P40 nehmen aus dem Grund, weil dort die Huawei Mobile Services installiert sind, nicht die Google Mobile Services, aber ich befürchte, dass das noch für viele Leute genau umgekehrt sein wird, ja, also dass die das eher als Nachteil empfinden werden, als Vorteil, wie ich das jetzt empfinde. Naja, gut, okay. Müssen wir mal abwarten, was da noch kommt. Auf jeden Fall jetzt also offiziell vorgestellt, das P40, P40 Pro und P40 Plus. Und ja, werden wir mal gucken. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, wo ich diese Geräte erwähne. Noch ein anderes, was übrigens immer für ach, und vielleicht kann ich noch hier was sagen zu den Kameraspecs nochmal. Obwohl, ne, die hatten wir eigentlich auch schon ziemlich gut abgekrast gehabt. Ja. Nee, ich denke, das bringt jetzt nichts, hier noch weiter das zu vertiefen. Vor allem, wir müssen erstmal Bilder sehen und die Tests natürlich auch bei DxO Mark, und dann können wir weiter gucken. Nee, also das Huawei Mate 40, ne? Die 40er-Serie wird immer verwechselt. Ne? Also P40 ist nicht das Mate 40. Ja? Vor kurzem kam ja das Mate 30 raus, und das ist ein richtiger Hammer. Und die P-Reihe, ist eigentlich die Reihe, die etwas schlechter ist als die Mate-Reihe. Ja? dass die jetzt so arg teuer sind, ja, das bringt halt alles durcheinander sozusagen. Aber Ausblicke auf das Huawei Mate 40 gibt es schon. Angeblich soll das Ganze ein LED, also ein LCD-Display-Ring hinten um die Kamera rum haben, ja, wo dann auch zum Beispiel Texte oder Bedienelemente eingeblendet werden können, die man dann eben nutzen kann. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann man dann zum Beispiel dort Gespräche annehmen oder in Nachrichten angucken, kurze SMS beispielsweise und so weiter, oder eben auch den Zoom der Kamera steuern, wobei ich sagen muss, okay, wie will man das denn machen, ne? Diese Bilder, die da zu sehen sind, die sind tatsächlich aufgetaucht jetzt, ja, mit diesem, ja, wie soll man sagen, Touch-Display, ja, um das Kamera-Array herum, das rund sein soll. Mal gucken, was das wird. Also das Mate 40 soll ja sowieso bahnbrechend sein. Auch hier wurden bereits Sachen gehandelt, mit zum Beispiel durchsichtig. Ja, das ist natürlich nicht machbar. Ja, aber pseudodurchsichtig oder ähnliches. Mal gucken, wie das wird, ne? Aber es begeistert auf jeden Fall, schon mal darüber nachzudenken, wie das sein könnte. Nur es hängt auch alles am Preis, ne? Übrigens, ja, zum Preis möchte ich auch noch sagen. Ich habe ja schon vor langer, langer Zeit gesagt, dass es einfach fraglich ist, ob Geräte über 1000 Euro, Smartphones über 1000 Euro überhaupt gekauft werden sollen. Ich bin der Meinung, dass es zu teuer ist für ein Smartphone, ja. Aber ich hoffe, die Firmen haben auf dem Radar, dass die Zeiten sowieso jetzt wohl vorbei sind, erstmal für eine ganze Zeit lang. Hinsichtlich der momentanen Entwicklungen kann ich mir nicht vorstellen, dass in absehbarer Zeit eine Menge an Menschen Smartphones über 1000 Euro kaufen werden. Wir sind hier an einem Punkt in Europa angelangt, wo man, das muss man klipp und klar sagen, vielleicht in den nächsten Monaten überlegt, dass man nur was Vernünftiges auf den Tisch bekommt, ja, bei vielen Familien. Von daher ist das, was jetzt hier in diesem Smartphone-Business probiert wurde, zum Scheitern verurteilt. Ja. Die Kaufkraft wird deutlich leiden darunter, und also alleine schon an sowas zu denken jetzt, muss ich sagen, ist absurd. Ja, also das kommt mir richtig absurd vor. Ja, ich will nach der Krise übrigens im lokalen Handel, ja, das Geld raushauen. Ich habe ja schon gesagt, Leute, kauft beim Mediamarkt jetzt, die können es gebrauchen. Ja. Amazon darf jetzt verkaufen. Ja. Aber sobald die Geschäfte wieder offen haben, die Läden, die Elektronikmärkte, kauft bei denen, Saturn, Mediamarkt und so weiter, ja, kauft bei denen. Die durften nämlich die ganze Zeit jetzt nichts verkaufen. Die sind geschlossen, die sind dicht. Ja, und die dürfen auch wohl vor dem 14. April, wird er immer als Datum gehandelt, sowieso nicht aufmachen. Dann wollen die erstmal, will die Regierung erstmal miteinander sprechen, ob das geht. Ja. Also ihr könnt euch vorstellen, dass da etliches kaputt gemacht wird. Ja. Ich halte die Maßnahmen ab für absolut richtig und wichtig, so, aber es muss klar sein, dass die danach alles Geld brauchen, was geht. Ja, alles, was geht. Und wenn dann, sagen wir mal, die Verkäufe nach der Wiedereröffnung drastisch sinken, dann sieht es ganz übel aus. Ja, und ihr kennt ja der Teufelskreis, dann gibt es Arbeitslose, ja, die haben dann wieder weniger Geld, also können sie wieder weniger kaufen, also gibt es wieder mehr Arbeitslose, und dieser Trend ist dann extrem schlecht zu stoppen. Deswegen, ja klar, auch ein Aufruf, ne, wartet, bis die normalen Einzelhandelsgeschäfte wieder aufmachen, kauft dann dort. Ja, schon haben wir bald nur noch ein einziges Geschäft, wo ihr Elektronik-Sachen kriegt, und das ist Amazon. Ja, und auch wenn ich Amazon-Fan bin, das geht nicht, nein. Ich werde freiwillig lieber etwas mehr zahlen, ja, und in die lokalen Elektronik-Stores, wie gesagt, zum Beispiel Mediamarkt gehen und dort kaufen, als dass ich dann hier vielleicht noch 2 Euro rausquetsch bei Amazon. Ja, geht gar nicht. Gut, deswegen auch, aber hier natürlich die Sache, trotz dem Ganzen auch bei mir, trotzdem, dass ich hier versuche, ja, solidarisch dann zu sein, muss ich sagen, werde ich kein Smartphone über 1000 Euro kaufen. Das ist, wie gesagt, allein der Gedanke in dieser Zeit daran ist absurd. Ja, absurd. Ich werde verstärkt, das habe ich auch gemerkt, verstärkt auf günstige Produkte gucken. Ja, schon klar, dass die dann auch weniger Leistung haben, ja. Aber dann werden eben auch andere Sachen wieder interessant. Das OnePlus beispielsweise, wenn da der Preis dann stimmt, wird das zum Beispiel ein Anwärter, wenn das weit weg ist von der 1000-Euro-Grenze, ja, klar. Das Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro, das ist allerdings auch wieder so eine Geschichte. Ich glaube, da wurden die Preise für Europa doch drastisch angehoben, weil ich habe da ganz andere Preise im Kopf, ja, umgerechnet in Dollar, ja, von der chinesischen Version her, war das richtig gut, richtig günstig im Preis. Aber das, was ich jetzt sehe, ist eher teuer für ein Xiaomi. Und auch hier ist wieder die Sache, Leute, also ein Xiaomi Mi 10 Pro für 999 Euro? Nö. Kannst einfach, nö. Ja, 8 GB RAM, 256 GB Storage, es haut einem auch nicht von den Socken. Ja. Und zu dem Preis haut es mich überhaupt nicht von den Socken. Ja. Und wie gesagt, die technischen Daten habe ich ja schon alle gesagt. Ja. Und 799 soll das Mi 10 die kleinste Version sein. 8 GB RAM, 128 GB Storage. Auch da, nee, da gibt es besseres, günstigeres. Ja. Einfach, nö, mache ich nicht. Und jetzt fangen offenbar die chinesischen Marken an, hier die Preise deutlich zu erhöhen. Ne? Entsprechend sehen aber auch die Kommentare aus. Und es sieht wohl so aus, als ob ich da richtig gelegen habe. 300 Euro mehr als in China. Wie war das? Da hat einer zum Beispiel geschrieben, hahaha, Xiaomi, have you just go nuts? Ja. Ist seid ihr total verrückt geworden? nee, das geht halt nicht. Ne? Also von daher denke ich mal, dass das Xiaomi Mi 10 in Deutschland massiv floppen wird. Das brauche ich ja gar nicht in Europa zu veröffentlichen zu dem Preis. Das ist geradezu lächerlich. Und das werden wahrscheinlich auch nur die Leute kaufen, die sich vorher nicht richtig informiert haben. Ne? Weil das geht so nicht. Ne? Schade eigentlich, das Xiaomi 10 Mi 10 Pro war wirklich ein tolles Gerät zu dem Preis in China. Zu dem Preis in Europa ist es geradezu eine Frechheit. Eine Frechheit, was die hier anbieten. Ja? Wieder einer, wo von der Liste gerade runtergeflogen ist. Ja? Ganz klar. Ich glaube, ich werde bei Ukitel hier fündig werden. Ja? Das Ukitel, habe ich ja schon gesagt, als Outdoor-Smartphone, als Geocaching-Navi-Ersatz, ja, ja, Outdoor-Navi, ne? Von Outdoor-Navi, ja? von Garmin, ne? Legend, da muss jetzt langsam ersetzt werden. Und das Ukitel Outdoor-Phone kommt da genau richtig. Das Ding kann man kaum kaputt machen. Wahnsinn, das ist genau richtig für mich. Und jetzt gibt es hier eine Ukitel Smartwatch. Und genau wie das Phone hat diese Smartwatch preislich absolut die Nase vorn. Irre. Und zwar kommt das Teil für $129 auf den Markt. Ja. Hat alles, was man für eine Smartwatch braucht. 1,6 Zoll LCD-Display, 400x400 Pixel Auflösung, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher. Wow, das ist nicht schlecht. Haltet euch fest, es gibt eine Dual-Kamera, 2 Megapixel und eine also Front-Facing-Kamera und eine 8 Megapixel Seitenkamera. Die ist so angeordnet, dass man quasi, wo die Faust hinzeigt, ja, wird ein Bild gemacht. Cool. Ja, also mit 2 Kameras integriert. Ja. Ein eingebauter 4G Chip, Chip, ja, so dass man eben auch das Teil nutzen kann, absolut unabhängig von einem Smartphone. Man hat hier quasi ein Smartphone an der Hand. Ja. Wasserdicht, Scratch Resistant, unterstützt den Google Voice Assistant. Gut, können wir jetzt nicht so, aber trotzdem. Ja. Und hat Bluetooth 4.0, GPS an Bord. Ukitel Z32 heißt die Uhr übrigens genau. Ja. Neuen Sportmodi, die man dort einstellen kann. 900 mAh Akku. Ja. Also ich muss schon sagen, das ist wirklich, kann man sagen, beeindruckend zu dem Preis von $130. Ja, absoluter Wahnsinn. Irre. Finde ich gar nicht so schlecht. Und mal sehen, vielleicht wird das ja auch mal irgendwie die nächste Smartwatch, ja, wenn es die über MediaMarkt gibt. Gut, dann, was haben wir noch? Gucken wir mal. Ja, eins vielleicht noch, damit man mal sieht, wie blödsinnig manchmal hier solche politischen Querelen sind gegenüber Huawei. Ihr wisst ja, das ist eine große Hetzkampagne in der EU am Gange, angeschürt von den Amerikanern gegenüber Huawei. Und Huawei hat medizinische Hilfe geleistet in Europa. Ja, und zwar viel medizinische Hilfe, was leider halt in den Medien nicht groß so breit getreten wurde. Aber das war Huawei eigentlich egal. Ja, weil das war nie Teil einer PR-Kampagne oder so. Die haben, was haben die alles geliefert? Ich glaube, die hatten Masken und sonstiges wichtiges Material geliefert. Und das stellen die jetzt ein. Die werden jetzt der EU oder Europa jetzt erstmal nicht mehr helfen. Warum? Weil sie hart angegangen wurden von den Verantwortlichen der EU, der EU-Außenminister Josep Borrell hat eben China und speziell auch Huawei hart angegriffen. Sie würden die Situation ausnutzen, um zu spalten, um das gute Verhältnis zwischen den USA und Europa zu spalten. Ja. Huawei hat gesagt, sie wollen da nicht in den politischen Konflikt jetzt hereingezogen werden und haben jetzt kurzerhand die Hilfslieferungen eingestellt. Natürlich bieten sie an, dass Europa mit ihnen in Verhandlungen nochmal treten kann. Ja, sie wollen die Hilfe jetzt nicht komplett verweigern, aber wenn, dann muss jetzt die Hilfe angefordert werden von der EU-Kommission und nicht etwa hier, dass da der Eindruck entsteht, die wollten irgendwas aufzwingen. Ich meine, wer nicht geholfen werden will, der hat schon mal, ja, und das finde ich wirklich ein Skandal, was hier die EU gerade macht, nur weil die sich einlullen ließen von der USA, die Deutschland jetzt übrigens überhaupt nicht hilft, die einen Scheiß für Deutschland tut momentan, ja, und für Europa. Und jetzt kommt die Hilfe aus China und jetzt wird China kritisiert, weil sie helfen die USA nicht. Super. Also, ne, Leute, also wenn euch mal was Gutes widerfährt, ja, und ihr mal geholfen bekommt, dann müsst ihr den, der euch hilft, ja, bestrafen, weil der probiert hat, euch zu helfen, während ein anderer euch nicht geholfen hat. Ihr versucht die Logik in diesem Satz zu entdecken? Ja, ich auch. Leider ist genau das, was hier passiert ist. EU, wow, das ist echt mies. Ja, und also ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ne? Naja. Gut, doch das war wieder ein kleiner Ausflug in ein anderes Thema. Das Honor 30S wird momentan ein bisschen angepriesen schon im Vorfeld, ja. Der Start ist ja heute auch erfolgt. Ja. Vielleicht habe ich hier noch, Moment, habe ich hier noch was ganz Aktuelles vielleicht. Nee, noch nichts. Aber wie auch immer, man hat ja schon eigentlich im Vorfeld schon ziemlich viel gewusst. Es sind schon offizielle Bilder aufgetaucht. Sieht übrigens sehr schick aus, das Teil. Ja. Drei Kamerasensoren hinten. Und 64 Megapixel Auflösung Qualcomm Snapdragon 765 und Entschuldigung, Kirin 820, der einen Qualcomm Snapdragon 765G an die Wand genagelt hat, genau. Also ihr seht, die bleiben hier, ja, durchaus im hohen technischen Bereich, das ist gar nicht schlecht. In der nächsten Sendung wird es sicherlich noch mehr geben von diesem Honor 30S, was ja eigentlich ein Midrange-Gerät geplant, als Midrange-Gerät geplant ist, aber durchaus sehr viel Leistung hat. So, letztendlich, Honor und Huawei gehören ja zusammen. Letztendlich will ich zum Schluss nochmal kurz erwähnen, wie viel monatliche aktive User Huawei Mobile Services hat. Also das, was immer gesagt wird, ja, also ohne Google Services und damit sind die GMS genannt, die Google Mobile Services, ja, wird das Gerät uninteressant sein. Aber Huawei Mobile Services gibt es erst seit ganz kurzer Zeit. Und es gibt jetzt bereits 400 Millionen aktive Nutzer in 170 Ländern und 1,3 Millionen Entwickler und Partner. Ich glaube, man kann eins sagen. Das ist der größte Erfolg für ein neues System, wenn man so will, Vertriebssystem, im Android-Bereich überhaupt. Ja? Also, wenn ihr mal seht, wie lang das gedauert hat, bis die Google Mobile Services so eine Nutzerzahl hatten und jetzt haben die Huawei Mobile Services das quasi aus dem Stand heraus geschafft, ja, dann ist das schon absolut genial. Und lässt natürlich auch hier die Hoffnung, dass bald sehr viele Nutzer hier aufspringen auf diesen Zug. Ja? Und nicht nur Nutzer, sondern eben auch Entwickler. Und ich habe ja schon die Partner vorgelesen, die da mitmachen. Und das ist ja auch schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und ich sehe auch, dass es dass sich in der App Gallery auch viel tut. Es gibt sehr viele Gewinnspiele beispielsweise momentan und auch neue Veröffentlichungen von Apps und so weiter. Und das ist schon beachtenswert, nicht schlecht. Letztendlich wird sich dann zeigen, was das alles bringt. Manchmal habe ich so das Gefühl, die eigentliche Gefahr, ja, was da momentan für Huawei herrscht, sind zwei Sachen. Einmal natürlich, dass die Gerätepreise weiterhin niedrig gehalten werden müssen. Das heißt, dass die nicht nur die Geräte müssen technisch ein Hammer sein, sondern auch die Preise müssen ein Hammer sein, trotz der Hammertechnik, okay? Das ist wichtig. Und der zweite Punkt wird sein, dass sich Huawei immer wieder widerspricht. So möchte ich euch nicht verheimlichen, dass da tatsächlich heute schon wieder ein Huawei offizieller, ich glaube sogar, das war der Chef oder so, ich weiß nicht genau, ja, also sehr ranghoch auf jeden Fall bei Huawei, gesagt hat, dass Huawei versucht, auf die Google Mobile Services zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob die das verstehen, was für ein bescheuertes Bild das vermittelt. Das heißt, im Prinzip die ganze geniale Präsentation von ein paar Tagen, als das P40 vorgestellt wurde und die Huawei Mobile Services gezeigt wurden, wurde jetzt quasi wieder zunichte gemacht, weil man damit quasi gesagt hat, naja, die Huawei Mobile Services, das ist nur sowas, das machen wir jetzt halt solange bis wir wieder auf die Google Mobile Services zurückkommen würden. Ich weiß nicht, das kam bei Huawei schon mehrfach vor, dass zum Beispiel der Chef was gesagt hat, dann hat eine andere Abteilung widersprochen, dann hat die Abteilung was gesagt, ja, dann hat der Chef sich selbst widersprochen. Also es ist wirklich ein undurchsichtiges System momentan. Ich frage mich, ob da bei Huawei gerade Machtkämpfe stattfinden, wer jetzt eigentlich das Sagen hat in der Firma. Ansonsten kann ich mir so einen Kram nicht vorstellen, was da gemacht wird und was die da für ein Bild rüberbringen, ist mir unbegreiflich. Ja? Ich möchte jetzt eine klare Ansage haben. Die heißt, keine Google Mobile Services mehr. Wir setzen auch in Zukunft voll auf Huawei Mobile Services und wir werden Huawei Mobile Services so gut machen, dass Google mit den Ohren schlackert. Das will ich hören. Und nichts anderes. Wenn die da anfangen, ja, aber wenn Google wieder erlaubt ist, dann machen wir wieder Google und dann soll nö, will ich jetzt nicht mehr. Fertig. Dann muss ich mir eben ein anderes Gerät suchen, wo keine Google Mobile Services mehr drauf sind. Ja, und fertig. Ja. Der Zug ist abgefahren und selbst wenn man nicht so extrem jetzt hier unbedingt diese Google Mobile Services vermeiden möchte, ja, so ist das hier auch ein Bild, das dann eben vermittelt wird, sodass eben die Huawei Mobile Services sowieso nichts wert sind. Das ist nur so ein Placebo, damit die Leute hier zufrieden sind, bis wieder Google auf den Huawei-Geräten erlaubt ist. Und das ist ein absolut schlechtes Bild. Und da muss ich sagen, Huawei ist ein eigener Feind. Die könnten jetzt richtig durchstarten. Zwei Sachen sage ich dann nur. Eben die Huawei Mobile Services pushen. Klipp und klar sagen, das ist das System der Zukunft bei uns und sonst nichts. Ja, und dann Bootloader, unlockable, ja, und fertig. So, Sony hat auch noch was rausgehauen diese Woche. Und zwar wollen die jetzt Telefone, Kamera und Home Entertainment zusammenfassen. Home Entertainment gehört da eigentlich jetzt auch die PlayStation-Sparte mit dazu oder ist das nur für Videorekorder beziehungsweise also Videorekorder, das heißt DVD, Blu-ray und so weiter? Ja, Videorekorder, also es gibt sogar. Oh mein. Ja, und Sound Division, ja. Klar ist, dass eben diese Firmenteile zusammengelegt werden mit Sony Mobile Communication. Also Sony Mobile Communication, Imaging Products and Solutions und die Home Entertainment and Sound. Ja, diese werden zusammengelegt jetzt zu der Sony Electronics Corporation. Und zwar, Achtung, jetzt fängt es wieder an, ja, ab 1. April. Und deswegen, Leute, denke ich, ist das hier vielleicht doch ein April-Scherz nur. Ja? Ich habe nämlich auch sonst nichts gehört davon, ja, also deswegen noch mit diesen, es ist wieder immer ein großer Mist im April, ich hasse den 1. April, ja, die blöden Scherze, die da gemacht werden. Ich kann übrigens, habe ich schon in der Rio 20 gemacht, ich kann euch nur dazu ermuntern, bitte macht dieses Jahr keine April-Scherze oder irgendeinen Kram, ja. Ich finde es absolut daneben in der momentanen Zeit hier, wo höchste Verunsicherung in jeder Branche herrscht, aber vor allem auch in der Elektronikbranche, hier mit irgendwelchen April-Scherzen rumzuhantieren. Also da wird der Markt auch sehr empfindlich reagieren und wenn ihr nicht vorhabt, hier noch weiteren Schaden den Menschen zuzufügen, dann lasst das. Das ist kein Spaß mehr. Das war eigentlich noch nie ein Spaß, aber jetzt ist es richtig dumm und sogar gefährlich, wenn ihr jetzt hier diese April-Scherze raushaut. Deswegen hier möchte ich nochmal ganz klar sagen, da es hier genannt wird, dass das am 1. April in Kraft treten soll, halte ich das Ganze eher für einen April-Scherz. Ja? Wenn nicht, gut, dann habe ich es gesagt. Ja? Das Problem, warum ich nicht das nicht sofort von der Hand gewiesen habe, ist, weil das eben ein logischer und guter Schritt wäre. Sony hat zu viele einzelne Abteilungen, die sich gegenseitig immer wieder Konkurrenz machen. Das ist schon ein lange entstandenes Problem bei Sony. Das hat schon bei der PlayStation 1 angefangen, als die PlayStation 1 extra so konzipiert wurde, dass Video-DVDs nicht richtig abspielen konnte, nur mit Grünstich, damit die PlayStation 1 der eigenen DVD-Player Sparte keine Konkurrenz macht. Das musst du euch mal vorstellen. Das ist die ein und selbe Firma, aber die sind so knallhart getrennt, dass die sagen, nö, die dürfen das nicht, die dürfen keine DVD-Player machen, damit wir hier in unserer Firma, wie, als ob das eine eigene Firma wäre, damit wir hier in unserer Firma mehr DVD-Player verkaufen. Das ist unglaublich. Ich musste dann hier ein Kabel einlöten, ja, dass eben dieser Grünstich nicht mehr aufgetreten ist, unglaublich. Aber so funktioniert Sony, ja, und die machen sich dort teilweise intern so stark Konkurrenz, dass sie wirklich sie selbst untereinander leiden, ja, und das ist nicht gut. Deswegen wäre das schon eine logische Konsequenz. Aber wie immer, ihr seht, allein schon, dass es sowas wie einen Aprilscherz geben könnte, ja, macht einem dann doch hier das Ganze stutzig. Ich bleibe auf jeden Fall dran und werde mal gucken, was da noch davon stimmt und was nicht. Ja, OnePlus bringt ja jetzt auch das OnePlus 8 Pro heraus. Und wie schön, dass ich nicht der Einzige bin, der jetzt vor höheren Preisen warnt. Bei Fandroid, ja, hat hier ganz klar der Nick Gray geschrieben, wenn OnePlus jetzt den Preis für das 8 Pro in den Sand setzt, wird das Gerät ein Desaster werden. Und da kann ich nur zustimmen. Das OnePlus, die OnePlus-Reihe, also die existiert davon, dass sie die günstigsten am Markt sind, ja, mit zumindest mal nahezu den besten technischen Daten beim Erscheinen. Ja, wir alle kennen das ja, als das erste OnePlus-Modell rauskam, was das für ein Paukenschlag war, ja, was dort auf einmal für ein Gerät vorhanden war zu einem unglaublichen Preis. Die Leute konnten das gar nicht glauben, die haben gedacht, das wäre ein Fake, und dann wurde das tatsächlich ausgeliefert, naja, wenn auch mit Einladung und so weiter, ne? Das heißt, nicht jeder konnte eins bekommen, ganz einfach, weil die Stückzahlen da gar nicht machbar gewesen wären. Das hat sich jetzt aber geändert. Mittlerweile kann man die OnePlus-Geräte tatsächlich einfach so kaufen. Ja. Das OnePlus 5 war noch bei 479, das OnePlus 6 bei 529, das OnePlus 7 Pro bei 669. So, und was wird jetzt das OnePlus 8 Pro kosten? Ja. Also 769... 800 irgendwas. Also hier wird ganz klar gewarnt, wenn die 800 Dollar Marke überschritten wird, wird das Gerät ein Fail. Ja, und das sehe ich genauso. Ja. Ich würde sogar sagen, das sollte nicht mehr als 700 Euro, also die 700 Dollar Grenze sollte hier nicht überschritten werden. Denn auch wenn jetzt andere Hersteller wie Huawei auch langsam die Preise immer weiter anziehen, so gibt es dennoch die Geräte wie Honor beispielsweise oder andere Anbieter, ja, die eben immer noch dann bessere Geräte zu einem günstigeren Preis anbieten. Und irgendwann wird auch die Community von OnePlus dann sagen, okay, also verkohlen lasse ich mich nicht, okay? Und gehen dann, ja. Und deswegen ist es schon, naja, nicht ganz so ohne. Und man sieht ja auch, dass die OnePlus-Geräte zwar sehr gut sind, also von Verkauf her auch okay, ja, aber jetzt nicht bei den Großen mitspielen können, sozusagen. Ja. Das sieht man deutlich. Und von daher finde ich das auch nicht gut, wenn hier die Preise noch weiter erhöht werden. Und ja, also da müssen die sich wirklich zusammenreißen, und vielleicht ist jetzt auch die Zeit, eher einen Hammerpreis zu machen, wo die Leute sagen, okay, ich habe eh weniger Geld jetzt momentan wegen dem ganzen Mist, ne, was da passiert, und da ist das dann optimal, wenn das richtig günstig ist, ne, und ja, also die könnten das auch als PR langfristig nutzen, ja, wenn die das Teil jetzt richtig billig machen würden, dann wüssten die Leute, okay, ne? Das können wir uns holen, und da ist es eine gute Idee oder eine gute, ein guter Anreiz, hier diese Marke auch mal kennenzulernen, und viele würden dann wahrscheinlich bei der Marke bleiben, weil die Teile sind ja nicht schlecht. Ne? Gut, Ja, vielleicht noch was. Das OnePlus 8 Lite soll angeblich OnePlus Z genannt werden. Ja, okay, ist das wichtig? Ja, jetzt nicht wirklich, aber vielleicht ist es schon mal interessant, dass es überhaupt ein OnePlus 8 Lite oder OnePlus Z geben soll. Ja, das hört sich wirklich nicht gut an. Ja, das würde ja dann heißen, die würden sagen, ja, okay, wenn ihr billig haben wollt, dann kriegt ihr ja auch dort hier das billige Ding, ne? Und die anderen sind halt High-End, ne? Und das kostet halt auch was, ne? Diesen Mist, den sehen wir ja, was das momentan bringt. Und tja, die Verbraucher werden das noch abstrafen, da bin ich mir ganz sicher. Ja? Und wenn man vorher schon überlegt hat, ne, Geräte über 1000 Euro geht gar nicht, dann, also bei mir ist die Schwelle jetzt wesentlich niedriger. Ich würde mir momentan kein Gerät kaufen, das über 600 Euro liegt. Auf gar keinen Fall. Und selbst das würde ich momentan sogar noch verschieben. Auf jeden Fall bis ins nächste Jahr hinein. Ja, jetzt hab ich mich schon verraten, ne? Ich werde bis nächstes Jahr wohl kein neues Handy kaufen. Ne? Ja, warum? Ja. Ist vielleicht jetzt nicht gerade so perfekt in der Zeit, ja. Und zusätzlich sehe ich momentan auch bei den Preisen, die die Hersteller für die Geräte verlangen, auch keinen Grund, das Gerät zu wechseln. Ja. Das 600 Euro, das ist so eine Grenze, die das ist eigentlich schon ziemlich hochgesteckt bei mir. Es wäre mir eigentlich lieber, wenn es noch günstiger wäre. Ja. Aber mehr geht gar nicht, schon zu Normalzeiten und jetzt sind eben keine normalen Zeiten. Jetzt, ja. Wie gesagt, ich brauche auch noch den GPS-Geräteersatz für mein Garmin. Und da wird dann eben dieses Ukitel, das kostet 200 Euro etwa. Und das hat übrigens auch schon so gute Leistungsdaten, das Gerät, dass man sich da eigentlich sowieso keine Gedanken machen müsste, ne, um ein Gerät, das jetzt 600 Euro kostet. Ne. Leute, notfalls, ich sag's auch gleich, notfalls bin ich auch bereit, einen Gang runterzuschalten. Ja, ich bin ja Hightech-Fan, ich will immer die neueste und beste Hightech, aber das Ganze ist halt auch preisgebunden, ganz klar. Ich will nämlich nicht nur die neueste und beste Hightech, sondern ich müsste sie auch zum besten und günstigsten Preis, den es gibt. So, ganz einfach. Und wenn die zwei Sachen dann nicht stimmen, dann bin ich auch mal bereit zu sagen, ach, wisst ihr was, dann brauche ich erstmal gar nichts Neues fertig. Das Gerät tut's auch noch. Yep. So, das war die große Warnung an die Industrie. Ja, genau. Hoffentlich hören Sie es, sonst sind bald ein paar Firmen weg vom Fenster. Übrigens weg vom Fenster, die LG G-Serie soll angeblich auch gestrichen werden. Ja, das hat wohl damit zu tun, weil die jetzt eine neue Serie, die V-Serie eben propagieren wollen und ob das jetzt nur eine Umbenennung ist oder ob da tatsächlich andere Sachen hier wegfallen, das wird sich dann ebenfalls noch zeigen. Dennoch sehr interessant, dass hier wohl demnächst die G-Reihe wegfällt. Also zum Beispiel das LG G9, ja, wird hier spekuliert, wird vielleicht niemals auf den Markt kommen. Ja, möglicherweise umbenannt in irgendeine V-Serie. Ja. Mal gucken, ob das hier auch nur ein Gerücht ist oder ob sich das dann eben bewahrheitet. So, jetzt komme ich mal schnell zur Community. Ich sehe, wir sind schon wieder über eine Stunde drüber. Ich habe noch nicht mal mit der Community angefangen. Eieiei, habe ich überhaupt eine App der Woche? Oh, ich habe noch gar keine App der Woche. Da muss ich mal gleich gucken. Natürlich habe ich eine App der Woche, so Quatsch. So, Community, wo bist du? Da. Ah, zunächst kurz zur Community. Momentan können nur noch, oder was, momentan, das wird auch so bleiben, können nur noch Leute mit Einladung von einer der Mitglieder in die Gruppe eingeladen werden. Also ihr könnt euch nicht mehr ohne Einladung anmelden, einfach so. Ja, ich denke, das ist hinsichtlich des Wachstums ja angesagt. Ja, und ich denke, das ist okay. Und ja, jetzt gucke ich mal, was hier mal wieder von hinten nach vorne. Ja, zunächst mal, der Chris hat geschrieben, so demnächst werde ich auch wieder einen PC besitzen. Gibt es irgendwelche Softwareempfehlungen, Dinge, die man haben sollte im Zusammenspiel PC und Smartphone? Ich meine gerade zum Datenübertrag synchronisieren und ähnliches. Also ich nutze ja schon seit vielen Jahren KDE Connect. Das ist wirklich das Tool, das unverzichtbar ist. Das kann man auf mehreren Geräten gleichzeitig laufen lassen. Übrigens nicht nur für Smartphone zu Smartphone, sondern auch für PC zu PC, PC zu Smartphone und so weiter und so weiter. Richtig genial. Dabei wird eine sichere, verschlüsselte Verbindung benutzt für alles, was passiert. Und man kann jede Menge damit machen. Es gibt SMS, man kann verschicken, empfangen. Notifications, also alles, was bei eurem Smartphone erscheint, kann auch auf eurem Desktop erscheinen. Und umgekehrt übrigens. Das heißt, wenn auf dem Desktop was eingeblendet wird per System-Notifications, wird es auch bei euch auf dem Smartphone sichtbar werden, wenn ihr das wollt. Dann gibt es einen File-Browser, wo ihr zum Beispiel direkt auf euer Smartphone zugreifen könnt, ja, und auch umgekehrt. Und, ja, auch sehr, sehr interessant, ihr könnt das als Laufwerk einbinden, euer Smartphone, und könnt es dann im Dateimanager nutzen, ja. Sehr cool, besser geht's eigentlich gar nicht mehr. Doch Remote Commands ist auch noch so etwas, könnt ihr zum Beispiel Tasks auf eurem PC ausführen mit dem Smartphone. Das wird vorher in Makros abgelegt, ja, und die Makros werden dann per Klick abgerufen vom Smartphone, und so könnt ihr quasi euren PC steuern, ja, auf dem mit dem Smartphone. Und ja, ihr könnt auch euren Mauszeiger beispielsweise über das Touchpad bewegen und klicken. Also ihr könnt auch euer Smartphone komplett als Touchpad benutzen und auch als Tastatur. Ja, also heftig. Ihr seht, es ist jede Menge, was da möglich ist, und das alles, wie gesagt, mit verschlüsselter Verbindung, damit es auch sicher ist. Gar nicht so übel. KDE Connect läuft auf Linux, aber ihr braucht trotzdem, auch wenn das so heißt, kein komplettes KDE-System. Es werden nur einige Treiber benötigt. Die kann man bei jeder Linux-Distribution einfach so mit installieren, wenn ihr KDE Connect installiert, und schon könnt ihr das nutzen. Dann, was war's? Ja, vielleicht noch kurz was. Shadowgun Wargames hat der Chris hier auf dem Shield TV getestet. Er schreibt, eine recht vereinfachte Steuerung mit Autofire, Controller Support und Shield TV Support. Schön ist es wie bei Call of Duty, dass man nicht gleich beim ersten Treffer einfach weg ist, ohne zu wissen, was da passiert ist. Das hatte mich persönlich bei Spielen wie beispielsweise Fortnite doch sehr gestört. Ja, also wie heißt es? Shadowgun Wargames, ja, habe ich bis jetzt noch gar nicht gewusst, nicht schlecht. Dann Lara Croft Go gibt es momentan gerade kostenlos im Play Store, auch das schreibt der Chris. Zu Huawei IM10.1 und den ganzen neuen Diensten hat der Chris auch eben was gepostet, voll auf die 12, und ist natürlich extrem genial. Alleine MeTime und Huawei Cast Plus, ach ja, das hatte ich ja vorhin gar nicht erwähnt, Huawei Cast Plus soll ebenfalls kommen, ja, eine quasi Konkurrenz zu dem Chromecast, zu diesem Google Cast, was es da gibt auf den Google Mobile Services Smartphones, und auch das finde ich sehr, sehr gut und richtig und wichtig. Also die denken da auch an die Sachen, wo ich jetzt zuerst mal gar nicht auf dem Radar hatte. Ja, so, was war noch? Hinsichtlich Gaming, ja, da habe ich ja auch was hier mal gesagt, und zwar Leute, Online-Games sind momentan die beste Möglichkeit, um Zeit totzuschlagen. Ja. Call of Duty Mobile natürlich am Smartphone, aber auch eben auf PC, beziehungsweise auf Konsolen. Auf PC ganz klar natürlich World of Warcraft, ja, wie oft habe ich das schon gezockt, und genau wie übrigens Neverwinter auf der PlayStation 4, dass World of Warcraft auf dem PC doch sehr, sehr ähnlich kommt. Ja. Und bei beiden ist mir das passiert, Mensch, ich fange morgens an zu spielen, ja, wirklich ganz früh morgens, so 7, 8 Uhr, ja, und auf einmal denke ich, was, warum ist es hier so dunkel? Und dann gucke ich raus und dann ja, war es Abend und die Sonne geht unter. Es ist mir schon ein paar Mal passiert und also das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, Mensch, damit ist wirklich sehr, das ist wirklich sehr genial. Und warum nicht, ne? Früher haben die Leute die Arbeit geschwänzt, um World of Warcraft zu spielen. Ja, jetzt braucht ihr sie nicht zu schwänzen. Jetzt könnt ihr es endlich mal richtig spielen. Hoffentlich ist es dann nicht so langweilig, ne? Und eben, wie gesagt, genau dasselbe gilt für Neverwinter auf der Konsole. Also MMORPG ist absolut richtig gut geeignet für sowas. Ja. Natürlich auch andere Online-Games, bei denen man vor allem auch miteinander sprechen kann. Ja. Und auch hier solche 3D-Shooter, beispielsweise Battlefield, ja, das macht total Laune, Headset an und auch dann eben mit den Leuten im Team interagieren. Da geht auch die Zeit ziemlich schnell rum und das macht einfach einen Riesenspaß. Ja. Aber Vorsicht, wenn ihr euch erst an World of Warcraft, Neverwinter oder Battlefield Online zocken gewöhnt habt, ja, wenn ihr dann wieder auf die Arbeit müsst, dann wird es euch aber ziemlich schwer fallen, das kann ich euch sagen, ja, dann habt ihr keine Lust, ey. Ja, so ist das. Ja, dann wurde noch ein Link zu Super Tux Card gepostet. Das ist schon etwas älter, das Game. Ich habe sogar schon mal ein Video gepostet von einem Spielautomaten, den ich entdeckt habe, von einem Karteautomaten mit Super Tux Card. Ja. Ganz schlecht. Lustig auf jeden Fall. Ne? Und eine gute Alternative zu Mario Kart. Ne? Ja, ich glaube, ich lasse es hier mal auch bewenden, dann damit es noch einige andere Sachen jetzt aufgetaucht. Auch mit dem NAS-Server war noch einiges. Voice over IP und was war das hier? Was war denn das hier? Naja, okay. Ja, also es ist, wie gesagt, es sind noch etliche Sachen aufgetaucht. Ich kann jetzt nicht alles vorlesen, aber ja, das war so ist das Wichtigste ungefähr. Oh, gut. Dann komme ich mal auch jetzt dann zur App der Woche. Und zwar ist es diesmal KeePass DX oder KeePass DX. Eine ja, besondere Version von dem KeePass System, was ihr vielleicht auch als oder unter verschiedenen Namen schon mal was gehört habt, KeePass X und so weiter. Das hier ist KeePass DX, speziell für Android-Geräte und das gibt es im F-Droid Store, also auch für Geräte ohne Google Services und sehr vertrauenserweckend, läuft auch ohne Google Services und das ist hier von der Sicherheit her schon mal nicht schlecht. Sicherheit, genau, darum geht's. Das ist ein Passwortmanager, der in einer Datei, die wirklich gut verschlüsselt ist, eure Passwörter ablegt. Und ihr habt hier etliche Möglichkeiten, was ihr hier machen könnt mit der Verschlüsselung. Beispielsweise könnt ihr wählen, ob ihr eine AES-Verschlüsselung wollt oder aber auch ein Two-Fish. Es gibt auch ChaCha 2.0 und Argon 2-Algorithmen, ja. Also Two-Fish und AES, die zwei sind mir zum Beispiel bekannt, die sind beide recht sicher, vielleicht ein klein wenig im Vorteil Two-Fish, weil eben wenn probiert wird, dass normalerweise sich alles, also zu entschlüsseln, dass sich das alles auf AES konzentriert, ja, vielleicht ist das ein kleiner Vorteil. Sicher ist, sind die beiden jedenfalls soweit man weiß, auf jeden Fall ziemlich. Es gibt eine Two-Factor-Authentification-Möglichkeit, müsst ihr auch nicht nutzen. Ihr könnt das Ganze mit einem Fingerabdruck entsperren, auch mit einer relativ sicheren Methode. Und die Datenbanken sind kompatibel mit anderen KeePass-Anwendungen, wie zum Beispiel im KeePass, KeePass XC, KeyWeb und so weiter. Das Design ist modern, man kann es auch beeinflussen, zum Beispiel die Farbgebung kann man ändern, Ja, es gibt eine Autofill-Funktion. Man hat es auch hier ein sogenanntes Magic Keyboard eingebaut. Das ist übrigens dann immer sehr nützlich, wenn zum Beispiel eine Eingabemaske nicht erlaubt, dass ihr per Copy und Paste ein Passwort eingibt. Das soll es wirklich immer noch geben. Ja, eine große, große Sünde, meiner Meinung nach. Aber mit diesem Keyboard könnt ihr das alles umgehen und ihr umgeht natürlich dann auch das Clipboard, was ebenfalls natürlich unter bestimmten Aspekten eben vielleicht angreifbar ist, zum Beispiel Apps, die hinten dran im praktischen Monitor mitlaufen lassen und alles, was ins Keyboard, Entschuldigung, in den Zwischenspeicher eben kopiert werden, eben auslesen und das kann man hier eben damit verhindern. Die App ist recht flink, gut programmiert und läuft auch voll und ganz im Desktop-Modus. Auf dem Honor beispielsweise oder auf den Huawei-Geräten, ja, so dass man das eben auch im Desktop-Modus wunderbar nehmen kann, um seine Programme zu entsperren und um Internetseiten aufzurufen, die Logins zu speichern und so weiter. Man kann alles da drin speichern, egal ob seine Bankdaten, ja, seine Kreditkartennummern, PIN-Codes. Und alles Mögliche. Das Ding ist wirklich geeignet dafür. Das ist sicher, auch wenn ihr zum Beispiel jetzt hier so einen Eintrag aufruft, ja, dann seht ihr zum Beispiel nicht einfach so dann die Kennwörter, sondern die müssen dann auch erstmal quasi sichtbar gemacht werden. Aber ihr könnt die dann eben, wie gesagt, in andere Systeme, Entschuldigung, in andere Apps oder Webseiten einfügen. Und somit ist es ein ziemlich sicherer Platz für die ganzen Sachen. Die Datenbanken sind wesentlich sicherer, die ihr mit KeyPass.dx anlegt, als irgendetwas, egal ob jetzt Firefox Secure oder irgendwelche oder Chrome Passwortmanager. Das ist also meilenweit davon entfernt von hier, was sicherheitstechnisch das anbelangt. Hier ist es wesentlich sicherer. KeyPass DX wirklich nicht schlecht. Magic Keyboard, wie gesagt, rundet das Ganze ab und tja, ist sogar auch noch kostenlos, ist Open Source und von daher auch hier recht gut kontrolliert. Gibt also nichts dagegen zu sagen. Ja, wie gesagt, das Design ist auch wirklich schön überarbeitet. Ihr habt auch verschiedene Icons zur Verfügung, wo ihr dann eure Einträge auch hier erkennen könnt leicht. Ja, und ja, wirklich eine runde Sache. Ihr dürft nur nicht das Passwort für die Passwortdatei vergessen. Ja, das ist so eine Sache. Verlasst euch natürlich auch nicht zu sehr auf euren Fingerabdruck. Ja, denn an anderen Geräten zum Beispiel, wo ihr den Fingerabdruck nicht nutzen könnt, aber die Datei entschlüsseln könnt, ja, habt ihr dann ein Problem, wenn ihr das Passwort nicht kennt. Oder wenn eben dann zum Beispiel, aus was für Gründen auch immer, ja, das nicht zu lesen ist. Und manchmal muss man tatsächlich den Fingerabdruck nochmal neu freischalten. Auch dann braucht ihr das Passwort. Das heißt, das muss ein Passwort sein, das ihr irgendwo auch sicher verwahrt, entweder in eurem Kopf oder irgendwo anders, dann wirklich sicher aber. Aber es darf auch nicht so einfach sein. Es muss wirklich das komplizierteste Passwort sein, das ihr habt. Nur dann ist diese Geschichte auch wirklich sicher. Und das lohnt sich dann aber auch. Da könnt ihr zigtausende von Passwörtern und ja, also hunderte gibt es bei den meisten Leuten mittlerweile schon. Ja, zumindest wenn man auch wirklich überall, wo man sich anmeldet, ein ganz anderes Passwort, sicheres Passwort nimmt, dann kann man sich die nicht merken. Das ist nicht möglich. Ja, ich sag immer, könnt ihr euch mal so als Faustregel nehmen, selbst wenn ihr Data seid, ja, wenn ihr euch das Passwort merken könnt, ist es nicht sicher genug. Zumindest wenn ihr mehr als, sagen wir mal, zwei Passwörter euch in dieser Sicherheitsstufe merken könnt, ja, dann seid ihr entweder ja, jenseits von Star Trek, ja, oder es ist nicht sicher genug. Ganz einfach. Ja. Und deswegen am besten ein einziges Passwort merken, ja, und dann eben die anderen Passwörter so sicher machen wie möglich. 50 Zeichen, 60 Zeichen, nehmt so viel wie der Login erlaubt, mit Groß-, Kleinschrift, Zahlen, möglicherweise auch Sonderzeichen, je nachdem, wenn es der Login erlaubt, ja. Und dann habt ihr Passwörter, die wirklich sehr, sehr, sehr, sehr sicher sind. Und das alles ist aber nur möglich, wenn man eben einen Passwortmanager hat, wo man diese ablegen kann. Weil wenn ihr 65 Zeichen zufälliger Code mit Sonderzeichen und Zahlen eingeben müsst, na, dann herzlichen Glückwunsch. Ja. Also wenn ihr das könnt, dann jo, boah, Verbeugung, ne? Okay. So, also KeyPassDX im F-Droid Store oder in der F-Droid App zum Herunterladen kostenlos und sicher für euer Android. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, ab in die Line Community, dort könnt ihr es loswerden. Die Links zu der Sendung, ich glaube, es gibt heute nicht viel Links, ja, nö, findet ihr dem Podcast-Line oben, ja, wenn ihr also hier die Shownotes aufruft, dort sind eventuelle Links immer vorhanden. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleingrünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.